Erster Jahwe sprach zu Mose. Er soll Aaron sagen, strecke deine Hand aus. Nimm den Stab. Halte ihn über die Flüsse. Dann kommen Frösche nach Ägypten. Zweiter Aaron streckte seine Hand aus. Frösche kamen über Ägypten. Sie waren überall. Dritter, die Zauberer machten das auch. Sie brachten Frösche nach Ägypten. Vierter, der Pharao rief Mose und Aaron. Er sagte, bittet Jahwe für mich. Er soll die Frösche wegnehmen. Dann lasse ich das Volk gehen. Sie sollen Jahwe opfern. Fünfter, Mose fragte den Pharao, wann soll ich beten? Die Frösche sollen weggehen. Nur im Nil sollen sie bleiben. Sechster, der Pharao sagte, morgen. Mose sprach, es wird so sein. Du sollst wissen, niemand ist wie Jahwe, unser Gott. Siebter, die Frösche gehen weg von dir und deinen Häusern. Auch von deinen Leuten. Nur im Nil bleiben sie. Achter, Mose und Aaron gingen vom Pharao weg. Mose betete zu Jahwe wegen der Frösche. Neunter, Jahwe tat, was Mose bat. Die Frösche starben. Sie waren in Häusern, Höfen und auf Feldern. Zehnter, man sammelte die Frösche in großen Haufen. Das ganze Land roch schlecht. Elfter, der Pharao sah, dass es besser war. Er wurde wieder hart. Er hörte nicht auf sie. Jahwe hatte das gesagt. Zwölfter, Jahwe sprach zu Mose, sag Aaron, strecke deinen Stab aus. Schlage den Staub auf dem Boden. Er wird zu Stechmücken. Dreizehnter, sie taten es. Aaron streckte den Stab aus. Er schlug den Staub. Stechmücken kamen auf Menschen und Tiere. Der Staub wurde zu Stechmücken. Vierzehnter, die Zauberer wollten auch Stechmücken machen. Sie konnten es nicht. Die Stechmücken waren auf Menschen und Tieren. Fünfzehnter, die Zauberer sagten zum Pharao, das ist Gottes Finger. Aber der Pharao blieb hart. Er hörte nicht. Jahwe hatte das gesagt. Sechzehnter, Jahwe sagte zu Mose, geh morgen früh zum Pharao. Er geht zum Wasser. Sag ihm, Jahwe sagt, lass mein Volk gehen. Sie sollen mich ehren. Siebzehnter, wenn du mein Volk nicht lässt, schicke ich Fliegen. Sie kommen über dich und deine Leute. Die Häuser der Ägypter sind voll Fliegen. Achtzehnter, im Land Gosen ist mein Volk. Dort werden keine Fliegen sein. Du sollst wissen, ich bin der Herr auf der Erde. Neunzehnter, ich mache einen Unterschied zwischen den Völkern. Dieses Wunder geschieht morgen. Zwanzigster, Jahwe tat es. Viele Fliegen kamen. Sie waren im Palast des Pharao. Auch in den Häusern seiner Leute. Das Land litt sehr unter den Fliegen. 21. Der Pharao rief Mose und Aaron. Er sagte, opfert eurem Gott hier im Land. 22. Mose sagte, das geht nicht. Wir opfern Jahwe. Das ist ein Greuel für die Ägypter. Sie würden uns steinigen. 23. Wir wollen 3 Tage in die Wüste gehen. Dort opfern wir Jahwe, unserem Gott. Er hat es uns gesagt. 24. Der Pharao sagte, ich lasse euch gehen. Ihr könnt Jahwe in der Wüste opfern. Geht aber nicht zu weit weg. Bittet für mich. 25. Mose sagte, ich gehe raus und bete zu Jahwe. Morgen gehen die Fliegen weg. Aber täusche das Volk nicht wieder. Lass sie Jahwe opfern. 26. Mose ging vom Pharao weg. Dann betete er zu Jahwe. 27. Jahwe tat, was Mose bat. Er nahm die Fliegen weg. Vom Pharao und seinen Leuten. Keine Fliege blieb. 28. Der Pharao wurde wieder hart. Er ließ das Volk nicht gehen.